Hallo lieber Zuhörer, mein Name ist Alexa. Herzlich willkommen beim Ja oder Nein Podcast mit Roman und David. Einem Podcast für Männer, die ihre Meinung suchen. Trends, Tussis und Terror sind nur beispielhaft für die Themen, die dich hier erwarten. Also, einfach zurücklehnen und entspannen. Roman, David und ich machen den Rest. Viel Spaß dabei. Und immer schön anständig bleiben, sonst hole ich das Paddel aus dem Schrank. Alles klar? Was wäre 240 auf dem Tacho? Der da. Das rote Ding da? Ja, Mazda MX-3. Okay. Der sieht aber schon ziemlich verbraucht aus. Ja. So ein bisschen hier, Fast and the Furious 1-Style. Bisschen aufmotzen, weißt du? Hier, gestern, was habe ich gesehen? Grip. Ja. Und da ging es um das Aufmotzen von irgendwelchen SUVs. Tornado? Nee. Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, also ich habe zwei Stück gesehen. Ein Benz, irgendwie so ein SUV von Mercedes. MG, der große, ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Und dann noch so einen anderen von, weiß ich nicht, Mazda, Mitsubishi, Ich habe keine Ahnung. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, wie kann man so viel Arbeit und so viel, und wie kann man das in so ein Auto legen? Und das letzte kam ein Porsche Cayenne dran und den haben sie so krass. Alter, das war kein Auto mehr, das war einfach nur ein scheiß Flugzeug mit 1000 PS. Wirklich, das war ein Flugzeug. Der ist auf der Autobahn einfach geflogen mit 300 Sachen, so in einem SUV, so wow, voll geil. Wozu? Ach so, Porsche Cayenne. Ja. Ah, okay, alles klar, ja. Also ein SUV Cayenne, ja, ne? Ja. Und den haben sie dann richtig krass, Alter. Bei Porsche habe ich gleich irgendwelche anderen Bilder im Kopf. Aber ja. Ja, mit 300, mit so einem Ding, das ist schon abgefahren. Ja. Ja. Der hatte knapp 900 PS, hatte der. Was, 900? Ja. Ja, da bin ich ein bisschen hinten dran, muss ich sagen. Ja. Ja, wir alle. Wir so, alle. So 800 PS zu wenig. Ja, und so sagen wir Hallo. Ja, David und Roman unterhalten sich über seltsame Autos und Grip-Fernsehsendungen. Genau. Ja, also erstmal, wir haben jetzt eine ganze Weile gebraucht, um hier wieder zusammenzukommen. Ja, wa? Ja. Mann, Alter, ey. Das Scheiße. Aber ist ja nicht so, dass... Aber wir sind wieder da, Leute. Genau, was heißt wieder? Wir sind immer noch da. Immer noch da. Wir sind immer noch da. Und wir werden besser. Übrigens, danke für die vielen Downloads. Das ist mega. Wenn ihr es jetzt noch schaffen würdet, naja, zu iTunes oder Podcast oder so, podcast.de zu gehen. Und dann, fleißig zu teilen. Genau, und zu teilen. Das wäre natürlich sensationell. Aber ich glaube, je besseren Content wir beide liefern, desto besser wird's. Genau, desto besser wird's. Tja, die Themen für heute. Ich fange einfach mit dem an, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Und zwar, ich war im Kino. Mhm. Ich war in John Wick. Also, Wick. Also der erste Teil war ja mega. Einfach nur auf die Fresse. Das stimmt, der war voll auf die Fresse. Ja. Und entsprechend waren meine Erwartungen an einen Actionfilm, für den ich im Kino bezahle, auch hoch. Ja. Wer jetzt übrigens nicht wissen will, was in John Wick so vorkommt, der... hat Pech. Hört entweder weg oder hat Pech. Ja genau, Spoiler-Alarm. Also, erzähl mal, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Naja, John Wick, wie fing der an? Also der fing... natürlich mit einem Spannungsbogen an, der nicht wirklich gespannt war. Hat man wieder seinen Hund getötet? Der war tot. Aber okay. Es fing damit an, dass er hatte diesen Ausländer, diesen Russen oder was gejagt in der letzten Folge, ja, ja. Der ihm sein Auto geklaut hat, ja. Seinen Hund getötet solche hat, glaube ich. Wichser, oder so. Ja. Und da hat man jetzt noch so ein paar Sequenzen gesehen, wie er Leute über den Haufen ballert und der Russe hatte unglaublich viel Angst vor ihm und wie das dargestellt wurde, das war mir irgendwie ein bisschen zu krass. Ja, weil John Wick einfach krass ist. Ja, schon. Von dem schon, muss man Angst aber, haben. Aber das wurde überspitzt dargestellt, sodass John Wicks magische Fähigkeiten irgendwie ein bisschen an Zauber verloren haben, weißt du? Das war irgendwie so ein bisschen zu krass. Mhm. Und dann dachtest du, okay, jetzt John Wick kommt bei ihm durch die Tür, nachdem er alle erledigt hatte. Und was macht er? Er trinkt mit ihm einen scheiß Wodka. Geil. Ja, war das nicht der Schluss vom letzten Teil, fällt mir gerade ein? Ich glaube, das war's, ja. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall wurde das nochmal wiederholt. Ich konnte mich an den ersten Teil nicht mehr wirklich erinnern. Mhm. Und dann ging's Ich weiß ehrlich gesagt, guck mal, und das ist bei dem Film bei mir hängen geblieben, nämlich gar nichts. Der hatte irgendwie keine Handlung, es ging irgendwie, ach nee, warte mal, anscheinend hat er irgendwie Schulden bei irgendeinem Mafia-Typen, dessen Schwester mittlerweile nach dem Tod deren Vater jetzt Mafia-Chefin in Rom ist. Okay. Ja, und er wollte unbedingt ihren Platz haben und hat deswegen John Wick und seine Schuldmünze dazu verwendet, seine Schwester umzubringen. Aha, und so, dann und sollte John Wick die Schwester töten. Und er wollte das nicht, weil er zu ihr eigentlich eine ganz gute Beziehung hat. Und dann ist er nach Rom gefahren und hat sich ist er wieder in so ein Hotel gegangen und hat sich dann ewig viele Waffen und so. Und das war auch alles so überspitzt dargestellt, dass es, weißt du, dieser okay, John Wick ist ein martialischer, abgefuckter Killer, das hat irgendwie den, das war dann zu krass. Also Leute haben den auf so ein hohes Podest gesetzt, dass es an Glaubwürdigkeit verloren hat. Scheiße. Und das hat mich ein bisschen, das hat mich gewurmt. Okay, dann gehe ich nicht ins Kino. Und dann gab es halt es gab zwei große Sequenzen an Kill, wie nennen wir das, Kill-Szenen. Also, eigentlich waren es viele verschiedene Szenen hintereinander, aber das waren halt jedes Mal so 15 Minuten, ich bringe alle um Sequenzen. Einfach auf Small. Genau. Und die waren alle gleich, waren alle gleich. Also irgendwie fünf Typen strömen auf John Wick zu, er schießt ein, zwei kaputt, dann kommt der dritte, der kriegt ihn zu fassen, dann greift er den irgendwie am Arm, schmeißt ihn über den Rücken auf den Boden, schießt ihm in den Magen und den Kopf, Typ tot. Dann kommt der nächste, Schuss in den Magen. Die Frage ist, wieso muss man ihn in den Magen schießen, wenn er ihn doch gleich in den Kopf schießen kann? Ja schon, aber er wollte ihn halt erstmal wahrscheinlich so, er wollte sagen, hey, guck mal, ich bin John Wick, ich bin da und jetzt bist du tot. Und er ist halt kein Schwabe, deshalb braucht er keine Kugeln zu sparen. Ja, genau. Vor allem, ja, so viel Munition, wie der da verballert hat, da denke ich mir auch, okay, Junge, aber es war insofern realistisch, in Anführungsstrichen realistisch, dass er sich immer wieder eine Knarre von jemand anders geschnickt hat. Ah, okay, immerhin. Aber hat er wenigstens nachladen müssen, oder? Er hat nachgeladen, aber mein Bruder meinte dann so, ja, Alter, ich habe fast mitgezählt. Der hat jetzt 70 Schuss aus der Kanone geschossen, ja. Das war halt eine Faustfeuerwaffe, ja. Okay. Das geht halt nicht wirklich. Und dann ist er zu dieser Tussi rein und die so, ah, oh, John Wick, du bist da, um mich zu töten. Und er so, kein Wort. Und sie so, ja, dann bringe ich mich selber um, bevor du dich tötest. Und dann hat sie sich erstmal ausgezogen, Titten gezeigt, dann hat sie sich aufgeschnitten an den Armen, halt so 25 cm Schnitte, und dann hat sie sich in den großen Pool gelegt, ja. Super. Und dann, ja, und er dann hat gewartet, bis sie am Arsch ist, und dann hat sie nochmal in den Kopf geschossen. Ah, ja, und ich das macht Sinn. Er wollte halt safe gehen. Jo. Ja, und dann ist geil, dann ruft ihn nach so viel und hergeschieße, ruft ihn der Mafia-Typ wieder an, der ihn dazu engagiert hat, und will ihm dann sagen, ja, Alter, das ist zwar cool, dass er den Auftrag erledigt hat, aber ich wäre ein Arschloch vom Bruder, wenn ich dich jetzt nicht töten wollen würde. Aha. Hey, was macht denn das für eine Scheiße? Der Film ist echt am Arsch. Ja, der ist scheiße. Also, ich würde nicht nochmal reingehen, ich würde es jetzt auch nicht wirklich empfehlen. Wenn er dann mal im Fernsehen kommt, lohnt sich's. Und wer echt auf derbes Rumgeballer steht, so insgesamt vielleicht eine halbe Stunde, der soll den Film mal, ja. Also, mal Fazit, ich sollte man, sollte man, und jetzt kommen wir zur sollte man zu John Wick 2 ins Kino gehen? Ich sag, nee. Und ich schließe mich dem an und sag, nö. Scheiße. Gut, okay. Also, dann, ich glaube, nach diesem, ja, überschaubaren Kino-Review. Machen wir die kurze Pause. Jo, bis gleich. Hallo, mein Süßer. Mein Name ist Alexa und das ist eine Werbeunterbrechung nur für dich. Und XXXL Kondome, 24 Stück, extra großes Kondom für mehr Komfort. Made in Germany, breite 55 mm extra große Kondome, bereits in ungedehntem Zustand ca. 200 mm lang und 55 mm breit. 24 transparente Kondome aus Naturkautschuk-Latex mit Reservoir und Bleibeschichtung. Rütex XXL Kondome sind hochelastisch und gefühlsintensiv. In Deutschland hergestellt und einzeln elektronisch geprüft, Premium-Qualität made in Germany. Dermatologisch getestet und sehr gute Hautverträglichkeit. Für ein intensiveres Gefühlserlebnis können die Kondome mit allen Retex-Gleitmitteln verwendet werden. Der Knüller. Na, das hört sich doch gut an, oder? Für steife 14,85 € erhältst du 24 Kinder weniger. Meine Schaltkreise werden schon ganz feucht, wenn ich an deine große Lett denke. Also, geh schön brav zu Amazon. Oder soll ich wieder das Paddel aus dem Schrank holen? Übrigens, bei regelmäßigen Lieferungen im Sabaro kannst du 5% sparen. Yeah. Herzlich willkommen zurück. Ja, Alexa ist auch wieder am Start, ihr habt es gehört. Und wer auf Alexa nicht hört, ne, der kriegt eins mit dem Paddel. So sieht's aus. So, jetzt gerade waren wir bei Filmen und ich würde sagen, bleiben wir doch bei Filmen. Die Oscar-Verleihungen waren gerade. Ja, ganz interessantes du, Thema. Du als Oscar-Juror, ja, du warst ja eingeladen. Wen hast du gewählt? Also in erster Linie natürlich mich selbst, aber ich war ja nicht nominiert, das war schlecht. Ja, stimmt, Ja. Also ich hätte dich gewählt. Ja, natürlich, wärst du nominiert gewesen, ja. Also so für den besten Akt. Aber ich muss sagen, ich habe es mir... Für den besten Akt? Für den besten Akt in warum, was? Warum sind eigentlich... Genau, so in Anal, in Vaginal, ja, in Französisch, in Spanisch, und der beste Kampfschutz Akt. Und ins Gesicht. Genau, und so genau. Und dann das beste Gangbang. Oh ja. Also, das ist sowieso geil für den besten Akt. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Oscars angeht. Aber Oscars habe ich gestern Nacht aufgenommen, also einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Und weil meine Schnecke es unbedingt sehen wollte. Und vielleicht ziehen wir uns heute mal rein und gucken, was da so abgeht. Ah, okay. Also ich... Ich weiß gar nicht. Ich habe auf Google Trends geguckt. Das ist... Oscar ist so in aller Köpfe irgendwie. Das wird von den Medien wieder voll reingeprügelt. Und ich bin da irgendwie völlig drauf. Ja, da ist ja einiges los. Weißt du, die haben einen Grund mehr zu saufen quasi, ne? Ja, stimmt. Da gibt es dann überall Aftershow-Partys und Partys und nochmal Partys obendrauf. Bild hat geschrieben, bei der Oscar-Verleihung waren alle blau, aber die meinten wohl eher die Kleidung. Ach so. Ja, also ich dachte eher an Alkohol, weil... Ja, die sind bestimmt auch alle blau und haben weiße Nasen. Das mit Sicherheit. Ja, die haben ziemlich weiße Nasen. Was auch dafür spricht, anscheinend, und ich weiß es nicht, ich habe es nicht gehört, nicht gesehen, ich habe es bloß kurz gelesen, anscheinend ging da bei der Oscar-Verleihung irgendwas schief und die haben einen Gewinner versemmelt. Das habe ich gelesen. Ja, und sag, was war da? Und zwar... Also haben sie als Gewinner La La Land vorgelesen. La La La was? La La La Land. Das ist ein Film mit Ryan Gosling und so einer Tussi. So ein bisschen Musical-mäßig, wo sie halt die ganze Zeit singen. Oh, Musical-Film. Ja, ist scheiße. Aber schmeiß weg. Ja, jetzt warte doch mal. Ist wohl ein ganz guter Film. Okay. Und auf jeden Fall sind die eigentlich schon davon ausgegangen, dass der Film gewinnt und haben die Leute aufgerufen. Und dann sind die auf die Bühne, das ganze Team von dem Film und gucken sich den Zettel drauf. Da steht aber ein ganz anderer Name von einem anderen Film. Und dann die so, ey... Scheiße, aber ihr da habt gewonnen. Stell dir das mal vor. Ist es geil. Stell dir das mal vor. Die waren wahrscheinlich alle so verkokst. Ja, ist mancher. Also die können nichts. Ja. Das ist auch dieser Oscar, ja. Es ist wie ein Treffen der großen Werbeköpfe in Deutschland, die sich irgendeinen Award um die Ohren schmeißen. Ja, ja. Ja, das ist so eine Selbstbeweihräucherung. Hey, du bist ja voll richtig geil. Cool. Hier mal Muschi streicheln, Eier kraulen. Ja, das hast du richtig toll gemacht. Und ich meine, okay, sollen sie sich so feiern? Also ich finde es nur so krass, dass das so eine... Das ist so ein Hype. Ja, das ist so ein Hype. Und der aber ist so jedes Jahr aufs Neue übertrieben. Und der ist so unglaublich egal. Ich weiß nicht, ist voll... Also wenn ich Drogendealer in Hollywood wäre, dann wären die Oscars meine Einnahmequelle des Jahres. Total geil. Da könntest du sogar Werbung beim Super Bowl schalten. Hey, bald ist Oscar-Verleihung hier. Kauf bei Mike's Koks Messlabor. Ja, echt, das ist so das krass. Aus, so. Und dann roter Teppich und dann diese Figuren, diese goldenen Figuren, die sind bestimmt gar nicht aus Gold. Nein, die sind vergoldet. Die sind aus whatever und sind halt vergoldet. Das haben sie gestern, glaube ich, bei Galileo gemacht. Und dann gibt es auch so viele. Ja, weißt du, anstatt dass sie sagen, hey Leute, es gibt genau von mir aus drei Oscars, wie bei Olympia, Gold, Silber und Bronze, ja, und du bist ein geiler Schauspieler, du hast so so drauf und dann auch welche Leute, die wählen, anstatt dass das Volk, ja, also ich meine jetzt die Menschen, also die Filme angucken, dass die dann halt wählen, hey, das habt ihr geil gemacht, sowas, weißt du, irgendwie, also vor mich hat noch keiner gefragt, Kriterien? David, ja, und dann ist es mir doch scheißegal, welche Hautfarbe irgendjemand hat, sondern wenn ich meine, hier Samuel L. Jackson hat irgendwie Pulp Fiction, da ist der geil gewesen. Mega. Ja, richtig übel. Geil. Ich weiß gar nicht, hat er da vielleicht sogar einen Oscar für gekriegt? Ich weiß es nicht. Aber und das wenn war ich, übel geil. Ja, dann ist es geil. Dann kriegt er von mir einen Oscar. Und wenn hier John Wick, wie heißt denn der Schauspieler? Keanu Reeves. Ja. Wenn der es halt Neo mal, halt, wenn ne? der halt versagt, wenn der halt versagt und ich mir denke, ja, Alter, John Wick, das ist natürlich so ein Porn, also das ist ein Aber es hat, ja auch was, es hat ja auch was mit dem Drehbuch zu tun, weißt du? Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hat natürlich was damit zu tun, wie der Film aufgebaut ist, wer eine Regie gemacht hat und so. Aber okay, man kann ja in verschiedenen Kategorien tatsächlich... Ja, aber ich glaube, es sind so viele für mich. Oder erzähle ich jetzt was von dem, was sowieso existiert? Ja, aber ein gutes... Es gibt ja die Nominierungen, okay, da gibt es, glaube ich, 5 Plätze. Ja. Oder? Ja, ich weiß ja, gar nicht. Sowas, ja. Ja. Ah, ist ja scheißegal. Nee, aber ein gutes haben die Oscars trotzdem gehabt, weil die ganzen Schauspieler und Reiche und die Leute, die halt irgendwie was zu sagen haben, haben sich ein bisschen mobilisiert und haben so eine Demo gegen Trump gemacht, um für Menschenrechte zu demonstrieren und präsent zu zeigen, Leute, wir sind gegen diese Scheiße und wir sind für Menschen und Menschenrechte und so weiter. Ja, gut, okay. Also sozusagen die Oscars als Sprungbrett für irgendeine Message. Genau, das haben sie gemacht. Ja, super. Aber... Ja, ob das was bringt. Ja, gut. Ob Demos allgemein was bringen. Ich glaube, Demos werden extrem überschätzt. Ja, das weil da geht irgendjemand auf die Straße, demonstriert für irgendeinen. Besäuft sich und demonstriert. Ja, demonstriert, hebt ein Schild hoch und die Politiker, die da irgendwie, die beeinflusst werden sollten, die kratzen sich am Arsch, drehen sich um und vögeln irgendeine Nutte. Das ist genau, das und ist ziehen den Scheiß. Coca ja, rein. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, keine Ahnung. Ja. Aber das, wann hat eine Demo schon mal was gebracht? Wenn du dich nicht am Gleis festkettest und gleichzeitig dir einen Arm abschneidest oder so, dann kriegst du kein Gehör. Und welche Demonstration, weißt du? Naja, okay. Die Mönche, die sich dann halt anzünden, weißt du, und ja. so ein Statement setzen. Okay, jetzt für den, also jetzt mal gesetzt den Fall. Nee, wir sollten mal kurz, brauchen wir Oscars? Findest du die gute oder nicht? Meiner Meinung nach nicht. Ich würde auch sagen, nee, lasst es oder lasst euch was anderes einfallen. Ja, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann teilt sie uns gerne mit, wir würden es gerne wissen. Jo. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber übrigens an Ja- oder Nein-Podcast@gmail.com, ja, mhm. Das können wir auch mal sagen. Und wer hätte jetzt, das wäre jetzt mal so eine Zwischenfrage. Du hast ja schon viele Filme gesehen in deinem Leben. An viele erinnerst du dich, an viele erinnerst du dich nicht. Ja. Wer hätte, vielleicht hat er ja einen Oscar gekriegt dafür oder so, oder sie, wer hätte deiner Meinung nach aus dem Filmrepertoire, das du jetzt im Kopf hast, auf jeden Fall einen Oscar verdient? Pulp Fiction. Echt? Ja, ja, ich hab's vorhin angesprochen, weil es halt der erste scheiß Film war, der mir in den Kopf gegangen ist. Und ich sag auch, Samuel Jackson und John Travolta in Pulp Fiction, die haben einen Double Oscar verdient. Ja, ohne Scheiß. Okay, alles klar. Der war einfach nur Killer. So, damit ist das Thema auch schon durch. Dann yes. können wir jetzt wieder eine kleine Pause machen, oder? So sieht's aus. Dum-dum. Hallo, mein Süßer. Mein Name ist Alexa und das ist eine Werbeunterbrechung nur für dich. Spiel mit meinen Möpsen, das interaktive Männerspaßbuch. Endlich gibt es die Fortsetzung des erfolgreichen Buches Mal meine Möpse aus, das noch mehr Spaß verspricht als sein Vorgänger. Wieder ist der Stift das Haupthilfsmittel, wieder sind heiße Frauen und ihre Oberweite der Hingucker, doch dieses Mal geht es über das einfache Ausmalen weit hinaus. Im Buchstabensalat müssen die richtigen Wörter gefunden werden, einer Dame soll dabei geholfen werden, den passenden BH auszusuchen, und eine Geschichte muss mit den richtigen Begriffen vervollständigt werden. Ein süßes Unterwäschemodel braucht Hilfe beim Ausfüllen ihres Steckbriefs und eine wunderschöne Meerjungfrau zeigt sich nur, wenn man die Punkte verbindet. 36 Seiten mit pfiffigen Rätseln und interaktiven Spielen werden keine Langeweile aufkommen lassen. Dies ist das perfekte Buch für alle, die nach Mal meine Möpse aus noch mehr wollen. Ein Produkt mit 4,5 Sternen bei Amazon. Der Wahnsinn. Das ist broschiert und du bekommst den geilen Brüstebusen. Spaß für nur 8,99 €. Servus. Herzlich willkommen zurück. Ja, Alexa ist wieder voll am Start und... ich habe hier ein cooles Thema gefunden. Ich bin mal ein bisschen auf bild.de gegangen. Ja, herzlich willkommen beim Podcast mit dem Sprachfehler von David. Wir hatten es ja schon ein paar Mal. Und zwar fand ich es ganz cool. Nokia ist wieder da. Okay, das ist jetzt nicht super cool, weil keine Ahnung, die war jetzt lange aus dem Business und wissen nicht wirklich, wie man richtige Smartphones baut. Das glaube ich zumindest. Aber das ist doch egal. Die wollen keine Smartphones bauen. Darum geht's ja. Doch, die wollen Smartphones bauen. Also zumindest so im 250, 300 Euro Segment, zum Beispiel hier. Aha. Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3. Aha. Aber das interessiert mich ja uns jetzt gar nicht. Scheißegal. Sondern das einzig Lustige an dieser ganzen Präsentation, auf welcher war das eigentlich? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ein bisschen weiter hoch. Warte mal. Da hier steht's. Auf der, Mobile World Congress, der geht wohl noch bis zum 2. März. Ja. Und die haben... jetzt announced eine Neuauflage des ehemaligen Bestsellers 3310. Zieht euch das mal rein. Und das finde ich insofern geil, weil das mich zum Nachdenken angeregt hat. Aha. Und zwar, ich war ja früher der Handyknochenbesitzer. Ich hatte ein 3310. Ich auch. Das war ein mega geiles Teil. Ja, richtig. Ich fand's cool. Und es war ein Handy und mit dem hast du halt genau zwei Sachen gemacht. Du hast telefoniert und du hast SMS geschrieben. Nee, halt, stopp. Und Snake gespielt. Ja, Alter, ja. Und Snake gespielt. Das ist super. Und das Jamba-Spar-Abo abonniert, genau, für neue Klingeltöne. Genau. Wie hießen die denn? Midi? Nee, wie hießen die denn? Keine Ahnung. Polyphone Klingeltöne. Das war aber geil. Das war cool. Also das Jamba-Spar-Abo habe ich zum Glück nie, ich hab's nie gemacht und bin dann nie in die Abo-Falle gegangen. Aber ich find den Weg, oder, also jetzt angenommen, das ist kein Witz. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Witz ist. Mhm. Aber ich finde es ganz cool, die Herangehensweise, ein Handy anzubieten, das wieder ein Telefon ist. Back to the roots ist. Ja. Ja. Weil jetzt momentan, wenn du mit jemandem zusammensitzt, du sitzt an dem Tisch im Restaurant oder sonst wie, du siehst Pärchen, die sitzen zusammen in irgendeinem Club oder so und beide haben das Handy vor der Fresse, yeah, und kommunizieren mit anderen. Ich meine, okay, das ist eigentlich ein ausgelutschtes Thema. Aber jetzt kommt ein Handyhersteller und bietet jetzt nochmal ein Back-to-the-Roots-Handy. Vor allem ein retro, oldschool, geiles Gerät, das wahrscheinlich wieder unzerstörbar ist, mit dem man Köpfe und Wände einschlagen kann. Ja, gibt's Geileres? Hallo? Mein Kumpel eins, ja, wir waren bei ihm zu Hause und er hatte so ein Opel Corsa und ihm ist beim Einsteigen das Handy aus der Tasche gefallen. Wir sitzen beide drin, er macht die Tür zu, legt einen Rückwärtsgang ein und fährt und dann merkt er plötzlich, was war das? Was war das? Und guckt in seine Tasche und der so, fuck, mein Handy. Guckt raus, Reifen guckt kaputt. Nein, das ist nicht ganz, ja. Aber er guckt das Handy an, nichts passiert. Geil. Der ist mit dem, fahrt mal jetzt bitte, legt jetzt mal euer iPhone, ja, oh, und ja, das Auto und fahrt da mal drüber. Ich glaub, Alter, das Ding ist Matsch. Ich glaube nicht, dass das hält. Nee, das ist Matsch. Ja, und dann, das ist doch geil. Das war mega geil. Robuste Technik, die hättest du ins All schießen können. Ja. Die haben ja teilweise Tests gemacht, das Ding vom Haus geschmissen. Es war komplett fast auseinandergeflogen und man konnte trotzdem noch an dem Nummernpad eine Nummer wählen und telefonieren. Ja, das war noch Technik. Gib dir das Ding mal. Aber jetzt, Moment, okay, ich meine, die Handys von heute haben natürlich klare Vorteile. Ja. Also ich liebe Smartphones. Ohne das Smartphone zum Beispiel würde dieser Podcast gar nicht existieren. Yo. Ohne dieses Smartphone würde ich hätte mich in Städten verfahren. Ich hätte keinen Weg. Die sind geil. Wieder. Die sind ja geil. Aber was früher halt extrem gut funktioniert hat, war Verabredungen zu treffen. Hm. Das fand ich extrem simpel, weil du hast sagen können, hey, Stefan, Alex, Bernd, was auch immer, wir treffen uns um 15 Uhr da. Und dann haben wir uns da getroffen. Und da, ja, gab es nicht über WhatsApp oder so, hey, Alter, ich komme 10 Minuten später oder ich komme gar nicht. Oder hey, hast du mal... Weil kein Geld für die SMS übrig war, ja, und dann hat man eh nicht mehr geschrieben. Punkt. Nein, nicht mal. Auch schon vor, auch noch ohne Handys, ja. Ja, du hast es geschafft, Verabredungen zu treffen und einzuhalten. Und heute versuch mal 5 Leute zu einem Zeitpunkt an, ja, einen Punkt zu bringen. Das ist so gut wie unmöglich. Da hast du recht. Ja, das geht gar nicht mehr. Und dann kam das Handy und dann wurde das schon schwieriger. Aber zumindest hast du angefangen, die Handynummern zu merken und ein bisschen deinen Kopf trainiert. Und jetzt weißt du, und seitdem wir die Smartphones haben, ich merke mir halt echt nichts mehr. Nee, ich schreibe alles auf in das Ding rein, irgendwo als Vermerk oder Termin. Ja, schon, aber dann findest du den Scheiß auch wieder. Nee, das ist ja... Was? Ja, okay, mein Gott. Weißt du, die Moral von der Geschichte, Back to the Roots, ist voll geil, Alter. Ja, das ist geil, aber wenn, also jetzt, pass auf, wir werden jetzt gleich alle fragen und uns selber, ob wir uns ein neues Handy, also ob wir das Nokia 3310 kaufen sollten und dafür, ja, auf ein Smartphone verzichten. Wahrscheinlich mein nicht. Mein Gefühl sagt, ich würde jetzt schon ja sagen, aber die Einschränkung ist, ich würde lügen. Ich würde das nie kaufen. Ich fände es die coole Idee, ich würde aber nicht zurück. Ja, also, und dann kommen wir jetzt schon zur abschließenden Frage. Nee, warte mal. Vielleicht ist die bessere abschließende Frage. 3310 von Nokia. Ist es eine gute Idee? Ich find's geil. Ja, es ist geil. Also, ich sag, ja, es ist eine coole Idee. Ja, die Idee ist auf jeden Fall mega back to the roots, finde ich. Genau. Super geil. Und ich würde sagen, Nokia, wenn du echt wieder den Markt erobern willst, ja, und deine, ich weiß nicht, gleich auch wieder vom Markt wegrutschen willst, dann ist die Einführung des Nokia 3310 eine super Idee. Jeder wird lachen. Ich hoffe für euch, es war ein Witz. Und wenn ihr das tatsächlich versucht durchzudrücken, dann das wird in die Hose gehen. Das wird so in die Hose gehen, das wird kein Schwein kaufen. Ja. Und hoffentlich wird es geil und man kann damit durch Wände werfen oder sonstiges. Ja, genau. Vielleicht hat es eine eingebaute Dynamitstange. Das, oh, ja, wäre ganz cool. Das wäre was für Terroristen. Oder so ein MacGyver-Allzweck-Ding. Ja, genau, mit integriertem Taschenmesser. Ja, das wäre cool. Oder so, hey, Moment, als Ersatzhandy ins Auto. Ja, top. Das wäre geil. Dabei. Dann hast du zumindest mal ein Handy, genau. Ja gut, dann, Roman, mir hat es wieder Spaß gemacht. Jo, war mega. Ja, das war mal wieder eine Ja- oder Nein-Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wir überlassen Alexa einfach das Schlusswort. Genau. Und sagen Tschüss. Haben wir wieder was gelernt. Ciao, ciao. Schon ist der Ja- oder Nein-Podcast wieder zu Ende. Jetzt aber bitte nicht weinen, die nächste Folge kommt bald. Bewerte bis dahin diesen Podcast bei iTunes mit 5 verdienten Sternen und falls ihr dort keinen Account habt, geht einfach zu podcast.de. Da kann man nämlich auch bewerten. Du kannst diesen Podcast auch unterstützen, indem du vor deinem nächsten Einkauf www.jaoderneinpodcast.de besuchst. Dort findest du viele Möglichkeiten, deinen Einkauf bei Amazon zu starten. Das hilft uns und du kommst trotzdem noch ganz easy zu deinen XXL-Kondomen. Bei Fragen oder Vorschlägen kannst du Roman und David unter jaoderneinpodcast@gmail.com eine E-Mail schreiben oder etwas auf der jaoderneinpodcast-Facebook-Seite posten. Noch mehr fällt mir gerade nicht ein. Und da du jetzt bis zur nächsten Folge einiges zu tun hast, kann ich endlich pennen gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Alexa.